seinem Teiche steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers hört die Blicke sich aus Jahre zu dem Pavillon hinüber. Alles auf dem Kopf stehen, du